Die Tretmühle. Rumpf vorwärts beugt, es will dich einer treten. Und wenn du dich nicht bückst, trifft er den Bauch. Du sollst nichts fragen, was die anderen täten. Im Übrigen, die anderen tun es auch. Im Übrigen, die anderen tun es auch. So bück dich, Mensch, er tritt ja nicht zum Spaße. Er wird dafür bezahlt, es ist ihm ernst. Zieh tiefer auf die Knie mit deiner Nase. Das Vaterland erwartet, dass du's lernst. Das Vaterland erwartet, dass du's lernst. Zunächst bist du noch etwas steif im Rücken. Sei guten Muts, es ist nicht deine Schuld. Gib Acht, wie prächtig sich die anderen bücken. Das ist nur eine Frage der Geduld. Das ist nur eine Frage der Geduld. Und muss so sein und ist der Sinn der Erde, der eine tritt, wie die Erfahrung lehrt. Damit ein anderer getreten werde, das ist Gesetz und gilt auch umgekehrt. Das ist Gesetz und gilt auch umgekehrt. Du sollst für laut und leise Treter beten, gib Himmel jedem Stiefel seinen Knecht. Beliefre uns mit Noten, Notle treten. Wer nicht getreten wird, kommt nie zurecht. Wer nicht getreten wird, kommt nie zurecht. Geh vor den Spiegel, freu dich an den Farben, die man dir kunstvoll in die Rippen schlug. Die Besten waren's, die an Tritten starben. Rund vorwärts beugt, genug ist nicht genug. Rund vorwärts beugt, genug ist nicht genug.